Lacan beschreibt damit die Phase in unserer frühen Kindheit, in der man sich irgendwann im Spiegel sieht und plötzlich erkennt, dass man sich selbst betrachtet und nicht etwa ein anderes Kind. Das ist der Moment, in dem wir über unser eigenes Bild ein Bewusstsein über unser Ich erlangen. Indem wir unser Spiegelbild als unser Spiegelbild wahrnehmen und unseren Körper als Gesamtheit seiner Einzelteile. Das Besondere an Spiegel-Selfies ist die Möglichkeit, sich selbst dabei zu sehen zu können, wie man sich im Spiegel betrachtet. Und diese betrachtete Selbstbetrachtung wiederum kann man mit anderen teilen, zumal die sozialen Plattformen darauf ausgelegt sind, dass wir unsere Selbstbespiegelungen verbreiten und durch sie mit den Schöpfern anderer Selbstbespiegelungen kommunizieren. Man könnte mit den Termini der visuellen Grammatik sagen, dass die Zuschauer unseren einsamen Narzissmus durch ihren Blick implizit validieren und damit das Ziel dieses narrativen Bildes sind. Der Spiegel wird zum Vektor, das ganze Spiegel-Selfie selbst damit zur Transaktion. Um weiter zu verstehen, was wir tun, wenn wir uns online erzählen, lohnt es sich, die in Kapitel 3 erwähnte These von Wolfgang Prinz, das Kind spiegelt sich in den Eltern, ahmt Kommunikation nach, lernt darüber das Kommunizieren und erkennt dadurch, dass es existiert, mit dem psychoanalytischen Ansatz von Lacan, die erstmalige Wahrnehmung des körperlichen Ichs durch ein Spiegelbild zu verbinden. Man könnte sagen, im Selfie kommen beide frühkindlichen Spiegelmomente als eine Art kommunikatives, sich selbst reflektierendes Spiegel-Selfie-Stadium zusammen. Und wenn wir mit dem Philosophen Wolfgang Ulrich davon ausgehen, dass es sich im Falle des Selfies weniger um narzisstische als vielmehr um sprechende Bilder handelt, die auch wenig mit den klassischen Selbstporträts der Kunstgeschichte zu tun haben, dann wird jedes Selbstbild im Netz zur kommunikativen Handlung, zu vermündlichter Bildkommunikation. Die Bilder dokumentieren keine Heldenreisen, sondern die Dokumentation, unsere Heldenchronik, ist vielmehr als permanente, endlose Suche unseres narrativen Selbst Teil genau dieser Heldenreise. Das Selfie ist hier nicht das Ergebnis, sondern das Werkzeug des narrativen Selbst.